Glasperlenspielmeister war damals Thomas von der Trave. Ein berühmter, weitgereister und weltgewandter Mann, konziliant und vom artigsten Entgegenkommen gegen jedermann, in den Spielangelegenheiten aber von wachsamster und asketischer Strenge. Ein großer Arbeiter. Eines Tages ließ der Magister Ludi Josef Knecht zu sich laden. Er empfing ihn in seiner Wohnung in Haustracht und fragte ihn, ob es ihm möglich und angenehm sein würde, in den nächsten Tagen immer um diese Tageszeit für eine halbe Stunde zu kommen. Knecht hatte dem Magister bei der Analyse von Schemata zu helfen. Schon bald begann er zu merken, dass es sich hier nicht darum handle, dem Meister Dienste zu tun und ein wenig Arbeit abzunehmen, sondern dass diese Arbeiten vor allem eine Gelegenheit sein sollten, ihn selbst, den jungen Adepten, in artigster Form höchst sorgfältig zu prüfen. Es ist gut, morgen brauchst du nicht mehr zu kommen. Besten Dank für deine Mitarbeit. Ich bin übrigens der Meinung, du solltest jetzt deine Aufnahme in den Orden beantragen. Auf Schwierigkeiten wirst du nicht stoßen. Noch ein Wort nebenbei. Vermutlich neigst auch du, wie die meisten guten Glasperlenspieler es in der Jugend tun, gelegentlich dazu, unser Spiel als eine Art von Instrument für das Philosophieren zu gebrauchen. Meine Worte allein werden dich davon nicht heilen, ich sage sie dennoch. Philosophieren soll man nur mit den legitimen Mitteln, denen der Philosophie. Unser Spiel aber ist weder Philosophie, noch ist es Religion. Es ist eine eigene Disziplin und im Charakter am meisten der Kunst verwandt. Es ist eine Kunst sui generis. Der Philosoph Kant hat von theologischen Philosophieren gesagt, es sei eine Zauberlaterne von Hirngespinsten. Dazu dürfen wir unser Glasperlenspiel nicht machen. Blitzschnell durchfuhr es Josef. Diese Worte bedeuteten das Ende seiner Freiheit, den Abschluss seiner Studienzeit, die Aufnahme in den Orden und seine baldige Einreihung in die Hierarchie. Er dankte mit tiefer Verneigung und ging alsbald zur Waldzeller Ordenskanzlei, wo er sich in der Tat schon in die Liste der neu Aufzunehmenden eingetragen fand. Knecht kannte die Ordensregeln genau und erinnerte sich der Bestimmung, dass jedes Ordensmitglied der höheren Ränge zur Vollziehung der Aufnahme befugt war. So sprach er die Bitte aus, vom Musikmeister die Zeremonie vollziehen zu lassen. Ihr wurde stattgegeben und er reiste am nächsten Tag nach Monteport. Die Zeremonie selbst war einfach. Am folgenden Tage lud der Musikmeister, wie es die Statuten verlangten, zwei Ordensbrüder als Zeugen ein. Vorher hatte Knecht einen Satz der Ordensregel als Aufgabe für eine Meditationsübung bekommen. Beruf dich die hohe Behörde in ein Amt, so wisse. Jeder Aufstieg in der Stufe der Ämter ist nicht ein Schritt in die Freiheit, sondern in die Bindung. Je höher das Amt, desto tiefer die Bindung. Je größer die Amtsgewalt, desto strenger der Dienst. Je stärker die Persönlichkeit, desto verpönter die Willkür. Eine Stunde schenkte der Musikmeister Josef. Sie saßen im Garten und der Meister gab ihm freundliche Weisungen. Es ist schön, dass du in dem Augenblick, wo ich mein Amt niederlege, meine Entlassung ist bereits bewilligt, in die Lücke trittst. Es ist, als hätte ich einen Sohn, der künftig statt meiner seinen Mann stellen wird. Nun, sei nicht betrübt, auch ich bin es nicht. Ich bin recht müde und freue mich auf die Muße, die ich noch genießen will. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann nenne mich du. Solange ich im Amt war, konnte ich dir das nicht anbieten. Thank you. Josef kehrte daraufhin nach Waldzell zurück. Er hatte nur 3 Tage Urlaub von dort erhalten. Kaum angekommen, wurde er zum Magister Ludi gerufen, der ihn zur Aufnahme in den Orden beglückwünschte. Und jetzt habe ich dir einen Vorschlag zu machen. Wir brauchen einen verantwortlichen Mann, den man außerhalb unseres Kreises noch nicht kennt, für eine besondere Mission. Josef erschrak ein wenig. Nun also sollte er wirklich seine Freiheit verlieren. Das Benediktinerkloster Maria Fels, eine der ältesten Bildungsstätten des Landes, das mit Kastalien freundschaftliche Beziehungen unterhielt und namentlich seit Jahrzehnten dem Glasperlenspiel zugetan war, hat gebeten, ihm für einige Zeit einen jungen Lehrer zur Einführung in das Spiel, wie auch zur Anregung der paar fortgeschritteneren Spieler des Klosters zu überlassen. Die Wahl ist auf dich gefallen.